9b. Welche Buchstaben hören Sie? Bitte schreiben Sie. 1. A, B, C. 2. H, I, J. 3. C, D, E. 4. X, Y, Z. 5. D, E, F. 6. T, U, V. 7. E, F, G. 8. I, J, K. 9. F, G, H. 10. U, V, W. 11. M, N, O. 12. K, L, M. 13. P, Q, R. 14. J, K, L. 15. R, S, T.